Ein deutsches Märchen. Der wunderbare Ring. Es war einmal ein König, der zwei Söhne hatte. Der ältere Sohn, Prinz Edward, war weise und vorsichtig mit den Dingen, während der jüngere Prinz Clifford ein großer Verschwender war. Ah, Rubus, bringt mir die Juwelen. Eure Hoheit, ich habe diese Ringe speziell für euch angefertigt. Sie sind exquisit. Hier, bitteschön. Sir, vielen Dank, aber Eure Hoheit, wir brauchen noch 100 weitere Goldmünzen. Oh, gib mir eine Sekunde. Edward, kannst du mir 100 Goldmünzen leihen? Aber Vater gab uns jedem gerade 1000 Goldmünzen. Schon weg. Wofür? Nach bereits einer Stunde, Clifford. Bruder, der Goldschmied wartet. Du solltest die Ringe und Armbänder sehen, die er fertigt. Du solltest dir auch welche besorgen. Clifford, du bist unmöglich. Gib mir bitte das Geld, Bruder. Wir sind Prinzen. Wie können wir jemals kein Gold mehr haben? Prinz Edward lieh Prinz Clifford die 100 Goldmünzen. Aber er war besorgt, dass sein jüngerer Bruder mit der Gewohnheit, alles schnell auszugeben, bald die ganze Goldreserve zur Neige brachte. Also beschloss er, mit seinem Vater darüber zu sprechen. Vater, auf diese Weise wird Clifford das ganze Gold im Palast ausgeben. Du hast recht. Hast du nicht mit ihm gesprochen? Er sagt nur, dass wir Prinzen sind. Wir werden nie das Gold verlieren. Also, reden wird nicht helfen. Sag Prinz Clifford, dass ich ihn sofort sehen will. Prinz Clifford wurde herbeigerufen und der König sprach mit ihm. Du kennst die Macht des Goldes. Es ist an der Zeit, dass du verstehst, wie machtlos es auch dich machen kann. Ich verstehe nicht, Vater. Hier sind 1000 Goldmünzen. Wenn du sie einen Monat lang halten lässt, ist es in Ordnung. Aber wenn du sie früher ausgibst, musst du den Palast verlassen und erst dann zurückkehren, wenn du von der Machtlosigkeit des Goldes und von den Dingen erfahren hast, die noch wertvoller sind als Gold. Wie du wünschst, Vater. So gab der König Prinz Clifford 1000 Goldmünzen, die der Verschwenderprinz natürlich innerhalb weniger Tage ausgab. So wie die Bedingungen waren, musste er den Palast verlassen, mit gerade mal 4 Goldmünzen, die Prinz Edward ihm gab. Vater, gibt es keinen anderen Weg? Es ist gut für ihn. Clifford hat ein gutes Herz. Sein gutes Herz wird ihn beschützen und ihn weiser zu uns zurückkehren lassen. Prinz Clifford hatte das Ende des Königreichs erreicht. Dort hörte er plötzlich ein Geräusch. Hey, nicht das arme Tier schlagen. Sie trank die ganze Milch aus meiner Flasche. Was soll ich jetzt trinken? Diese Katze ist mehr ein Problem als eine Hilfe. Ich werde die Katze von dir kaufen. Wie viel? Mindestens eine Goldmünze. Hier, bitte. Mein Freund, du bist jetzt frei. Keine Schläge mehr. Miau. Rüpp. Ich will mit dir kommen. In Ordnung, komm. Aber ich kann dir nichts geben. Du hast ein gutes Herz und das ist mehr als genug. Miau. Etwas später kam der Prinz zu einem Feld, auf dem er einen sehr wütenden Bauern sah. Du schreckliche Kreatur! Was ist denn los? Schlag nicht die arme Kreatur! Die Vögel haben alle Früchte angepickt. Er sollte sie doch verscheuchen von hier. Aber schau dir sein Bein an. Ich werde dir den Hund abkaufen. Wie viel? Mindestens eine Goldmünze. Hier, bitte. Jetzt bist du frei, Freund. Ich werde mit dir kommen. In Ordnung, komm. Aber ich habe dir nichts zu geben. Du hast ein gutes Herz. Das ist mehr als genug. Kommt. Wieder etwas später stieß der Prinz auf einen Mann, der ein seltsames Paket mit einem roten Tuch trug. Als der Prinz vorbeikam, hörte er einen Ruf. Jemand, befreie mich! Hey, was hast du da drin? Was geht dich das an? Hä? Sag schon! Ich will es sehen. Befreie diesen Papagei. Es sollte am Himmel fliegen und nicht so eingesperrt sein. Wenn du willst, dass ich den Papagei befreie, kostet dich das eine Goldmünze. Hier ist sie. Jetzt lass die arme Kreatur frei. Jetzt kannst du überall hinfliegen. Ich möchte mit dir kommen. Na gut, aber ich habe nichts, was ich dir geben kann. Du hast ein gutes Herz und das reicht. Kommt. Der Prinz ging mit seinen neuen Freunden weiter. Irgendwann traf er einen Schlangenbeschwörer. Möchtest du meine Nummer sehen? Ich kann das nicht mehr machen. Rette mich jemand. Es ist grausam, eine Schlange in einem Korb wie diesem zu halten. Befreie sie. Wenn du willst, dass ich die Schlange befreie, kostet es dich mindestens eine Goldmünze. Hier. Jetzt kannst du gehen, Freund. Ich werde bei dir bleiben und möchte dir für deine Freundlichkeit danken. Das ist nicht nötig, mein Freund. Gut, dann komm mit zu meiner Familie. Wenn mein Vater dich danach fragt, was du willst, frag nach dem Ring, den er trägt. Der Prinz war erstaunt über die seltsame Bitte der Schlange. Aber er beschloss zu tun, was die Schlange sagte. Gemeinsam gingen sie den Hügel hinauf in eine Höhle. Die Schlange ging hinein, um mit ihrem Vater zu sprechen. Und bald wurde Prinz Clifford reingerufen. Du hast das Leben meines Sohnes gerettet. Was kann ich für dich tun? Ich tat einfach, was jeder Mensch tun sollte. Ich will keine Gegenleistung. Ich danke dir. Du hast ein gutes Herz. Es wird mir eine Ehre sein, deiner Bitte nachzukommen. Bitte sag mir, was du willst. Ich hätte gerne diesen Ring, den du trägst. Ich hätte mich nie von meinem Ring getrennt. Aber ein Versprechen ist ein Versprechen. So nimm ihn, aber nimm dich vor der Hexe in Acht. Sie will ihn auch haben, weißt du? Obgleich der Prinz tat, was ihm gesagt wurde, konnte er nicht verstehen, welchen Nutzen es hätte, nur um einen Ring zu bitten, obwohl es so viel Gold gab, dass man hätte bekommen können. Aber er sagte nichts. Der Prinz öffnete seine Tasche und entfernte ein Stück Brot, das darin war. Doch als er dachte, dass auch die Tiere hungrig sein könnten, gab er ihnen das Stück Brot. Weißt du was? Ich bin nicht hungrig. Wollen wir uns das teilen? Warum fragst du nicht den Ring? Es ist ein Ring und kein Chef, der kochen wird. Nun wünsch dir was. Ein Essen? Alles, was du willst. Fürs Erste eben das Essen. Ich will die köstlichsten Süßigkeiten. Heiße Puddings für mich und Erdbeeren und Sahne für die Katze und Früchte und Nüsse für den Papagei und Kekse für den Hund. Und für dich? Ich bin schon satt. Ich danke dir. Also, ich will... Das Essen ist schon da? Es ist köstlich. Jetzt tue einfach, was ich tat. Nimm diese Flasche Buttermilch mit und du kannst den Ring um alles bitten. Vielen Dank, mein Freund. Der Prinz und seine Tierfreunde wanderten weiter. Wegen des wunderbaren Ringes mussten sie sich um nichts mehr kümmern. Der Ring gab ihnen Essen, ein Zuhause, warme Decken für kalte Nächte, einfach alles. Nach einer Weile erreichten sie die Stadt eines neuen Königreichs. Auf dem Marktplatz wurde eine seltsame Ankündigung gemacht. Der König hat bestimmt, dass jeder, der in einer Nacht mitten im Meer einen goldenen Palast baut, die Prinzessin heiraten und das halbe Königreich besitzen soll. Eine recht seltsame Ankündigung. Auf dem König wird ein böser Zauber sein. Oder warum sollte er so eine Forderung verkünden lassen? Es ist ein Zauber, um den Ring zu finden. Durch die Kraft des Ringes war das keine Herausforderung für den Prinzen. Er ging zum Hof und sagte dem König, dass er den Palast bauen würde. Diese Aufgabe werde ich in kürzester Zeit meistern. Sind Sie sich da sicher? Ja, Eure Hoheit. Der Prinz wurde zum Meer gebracht, wo er in der Nacht friedlich schlief. Alle waren besorgt um ihn, aber sobald die Morgendämmerung kam, wachte der Prinz auf, sprach zu seinem Ring und plötzlich stand ein schöner, goldener Palast mitten im Meer. Die Hexe als Wache getarnt sah dabei zu. Der Ring! Ich wusste es. Ich werde ihn bekommen. Und zwar jetzt bald. Der Prinz und die Prinzessin waren glücklich verheiratet und zogen in den goldenen Palast ein. Die Hexe schmiedete Pläne, an den Ring zu kommen. Das ist die Chance. Die Hexe nahm die Gestalt einer alten Frau an und gab vor, schiffbrüchig zu sein. Die freundliche Prinzessin erlaubte ihr, in den Palast zu kommen. Eure Hoheit, was für ein schönes Zuhause ihr habt. Doch wie kommt es, dass es in so einem großen Palast keine Diener gibt? Oh, wir brauchen keine Diener. Der Prinz hat einen magischen Ring, der alles für uns tut. Ich will den Ring sehen, schnell. Oh, ich meine, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Mein Mann hat den Ring immer bei sich. Du wirst warten müssen, bis er zurückkommt, damit du ihn siehst. Es wird schwierig werden, den Ring vom Prinzen zu stehlen. Ich muss etwas anderes versuchen. Oh nein, du solltest den Ring hier bei dir behalten. Warum? Was ist, wenn er im Meer verloren geht? Wäre er hier im Palast nicht sicherer? Oh, du hast recht. Ich werde mit ihm sprechen, wenn er zurückkommt. In dieser Nacht bat die Prinzessin den Prinzen, den Ring bei ihr zu lassen, während er auf See ging. Der Prinz stimmte bereitwillig zu. Am nächsten Morgen stach der Prinz ohne den Ring in See. Die Hexe wartete kurz und nun, da die Prinzessin alleine war, nahm sie ihre wahre Gestalt an und schnappte sich den Ring von der Prinzessin. Endlich! Mein ganzes Leben habe ich nach dir gesucht. Ich habe dieses Königreich verzaubert, um dich zu finden. Endlich gehörst du mir. Dein Mann wird es nie erfahren, was hier passiert ist. Die Tiere erzählten dem Prinzen alles, was geschehen war, als er vom Meer zurückgekehrt war. Ich weiß, wo sie die Prinzessin hingebracht hat. Schnell, bringt mich hin. Es ist nicht sicher für dich, dorthin zu gehen. Vergiss nicht, dass die Hexe den Ring hat. Der Hund hat recht. Es ist nicht abzusehen, was sie mit dem Ring machen wird. Miau, wir werden dir den Ring bringen. Der Papagei brachte sie dorthin, wo die Hexe die Prinzessin versteckt hatte. Zuerst kroch die Schlange zur Prinzessin. Ja, ganz wichtig. Stellen Sie sicher, dass Sie heute nach Käse zum Abendessen fragen und etwas davon in der Nähe der Wände der Höhle lassen. Mhm. Die Prinzessin bat um Käse zum Abendessen und ließ heimlich etwas davon in der Nähe der Höhlenwände zurück. In der Nacht, als die Prinzessin und die Hexe schliefen, kamen die Ratten heraus, um den Käse zu essen. Die Katze wartete. Sie packte eine Ratte und steckte ihren Schwanz in die Nase der Hexe. Die Hexe nieste und heraus flog der Ring. Der Papagei schnappte ihn und flog davon. Der Hund befreite die Prinzessin. Die Schlange sorgte dafür, dass die Hexe sie nicht angreifen konnte. Bald waren alle wieder zurück beim Prinzen. Bitte lass all das Böse der Hexe und ihrem Zauber über dieses Königreich für immer verschwinden. Jetzt weiß ich, was mein Vater meinte. Was? Ich hatte all das Gold und den Reichtum der Welt, aber es war nicht genug, um dich vor Schaden zu bewahren. Meine Freunde und nicht mein Geld haben mir geholfen. Nur weil ich ein Prinz bin, habe ich bislang nur auf das Wert gelegt, was man für Geld kaufen kann und nicht auf Freunde, die mich liebten. Kein Vermögen ist jemals genug, um Glück zu gewährleisten. Doch die Liebe eines einzigen Freundes reicht aus, um unser Leben für immer zu erhellen. Und ich habe 5 von euch, meinen Bruder und meinen Vater. Mehr brauche ich nicht. Nimm das und gib es deinem Vater zurück. Es gehört zu ihm. Und schließlich kehrte Prinz Clifford als weiser Mann nach Hause zurück. Endlich hatte er den Wert der wahren Dinge im Leben erkannt und blieb bei seinem Vater und Bruder, seinen tierischen Freunden und der Liebe seines Lebens, der Prinzessin, glücklich bis ans Ende ihrer Tage.